Telekom Doppelfernsprecher Hermannplatz 8, Ecke Obernstraße bzw. Sonnenallee an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören zwei Kronkorken der Firma Sternberg Export, ein am linken Fernsprecher immer noch angeschlossenes Fahrradschloss, ein Aufkleber mit der Aufschrift das Graffiti-Video, der Rest ist allerdings nicht lesbar, sowie ein gelbes mit breitem Klebeband an die rechte Telefonzelle geklebtes Plakat oder Zettel, gelber Untergrund, schwarze Schrift mit der Aufschrift Belohnung, Ausrufezeichen, mein Computer und externe Hardware wurden aus meinem Studio entwendet. Auf der Hardware ist meine ganze Arbeit von den letzten 5 Jahren, was für mich sehr wertvoll ist. Jemand Fremdes kann mit diesen Daten nichts anfangen. Aus diesem Grund hoffe ich wenigstens, meine Hardware mit der gesamten Arbeit zurückzubekommen. Derjenige, der diese einfach mitgenommen hat, den bitte ich, bringen Sie mir wenigstens die Hardware wieder zurück. Ich gebe Ihnen auch noch eine Belohnung dafür und stelle keine weiteren Fragen. Mit freundlichen Grüßen und unten runter eine Mobiltelefonadresse. Ansonsten, außer diesem gelben, schon von Weitem zu sehenden Wanted-Schild, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.